Die Rolle des Neides. Peer Steinbrück hatte als Kanzlerkandidat der SPD eine wahnsinnig schlechte Presse. Er stürzte in den Umfragen ab, sobald bekannt geworden war, dass er in den 3 Jahren nach seinem Ausscheiden aus dem Ministeramt mit Vorträgen über 1 Million Euro verdient hatte. Das war weder illegal noch illegitim. Er hatte kein öffentliches Amt. Wer ihn einlud, zahlte Honorar, weil er ihn gern hören wollte. Für den Absturz in den Umfragen und die andauernd schlechte Presse gab es nur eine Erklärung: Neid. Niemand aber gab das zu, weil das Gefühl des Neides ein schlechtes Licht auf jenen wirft, der neidisch ist. Also wurde die Kritik an Steinbrück mit anderen Argumenten untermauert, die größtenteils an den Haaren herbeigezogen waren. Er blieb nämlich immer Steinbrück und machte als Kanzlerkandidat keine anderen Fehler als die, die er immer schon gemacht hatte. Steinbrück ist aber überall. 90% der Medienberichte über Ungerechtigkeiten der Einkommens- und Vermögensverteilung oder das Fehlverhalten sogenannter Reicher sind Ausfluss von Neid. Wenn es nämlich keine anderen Gründe gibt, bleibt nur dieser übrig. Die Frage der Gerechtigkeit. Über Gerechtigkeit habe ich mein Leben lang nachgedacht. Ich fand riesige Ungerechtigkeiten: Hunger, Krankheit, Mord, Krieg, Unterdrückung, Pech in der Liebe und vieles mehr. Schon die unterschiedliche Verteilung von Intelligenz und Schönheit ist eine grobe Ungerechtigkeit. Nie aber konnte ich eine Quelle der Ungerechtigkeit darin entdecken, dass jemand anders mehr Geld hatte als ich. Er nahm mir ja nichts weg. Nur der Neid kann den schieren Umstand, dass andere reicher sind, zur Ungerechtigkeit erheben. Anders wäre es, wenn ich gemeinsam mit einem anderen etwas erwirtschaftet hätte, von dem der andere bei gleicher Leistung den größeren Teil eingestrichen hätte. Das habe ich aber nie erlebt. Natürlich gilt, dass das Volkseinkommen vernünftig und auch irgendwie gerecht verteilt werden muss. Es gilt aber auch, dass möglichst viele Menschen bezahlte Arbeit haben sollen, dass die Rentner und Kranken ordentlich versorgt werden sollen, dass angemessen investiert werden muss und dass die Wirtschaft nach den Möglichkeiten des technischen Fortschritts stetig wachsen soll. Wissenschaftlich ist es nicht möglich, allgemein gültige und individuell anrechenbare Maßstäbe für Verteilungsgerechtigkeit aufzustellen. Und es ist ja bis heute auch noch keinem Wissenschaftler gelungen. Wer seriös und bescheiden vorgeht, konzentriert sich deshalb nicht auf die Herstellung einer abstrakten Gerechtigkeit, sondern auf die stufenweise Beseitigung vorhandener, konkreter und schwerwiegender Ungerechtigkeiten. Da gibt es genug zu tun. Die Einkommens- und Vermögensverteilung im Zeitablauf. Seriöse und verlässliche Statistiken sind stets vieldimensional und ihre Interpretationen sind unvermeidlich wertbehaftet. Wer Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten zur Einkommens- und Vermögensverteilung entdecken will, findet dazu in amtlichen Statistiken reiches Material. Wer Armut belegen will, muss sich nur die richtige Definition suchen, dann kann er leicht beweisen, dass es in Deutschland mehr Armut als in Rumänien gibt. Erklärungsbedürftig bleiben dann nur die rumänischen Armutsflüchtlinge in Deutschland. Bläst man den Interpretationsqualm beiseite, so bleiben folgende Fakten wesentlich: Armut und Reichtum werden in Deutschland willkürlich definiert. Durch die unkritische Übernahme der Nomenklatur der OECD, dass die Grenze der Armutsgefährdung bei 60% des mittleren Einkommens beginnt und der Reichtum bei 200% des mittleren Einkommens anfängt, machen gerade mal 40.000 Euro im Jahr den Unterschied zwischen arm und reich aus. Roland Tichy schreibt dazu: So weitet sich sowohl die Zahl derer aus, die künstlich arm gerechnet werden, wie auch derer, die noch höhere Steuern zahlen sollen. Das Betätigungsfeld für Umverteilungsingenieure wird ausgeweitet. Die Einkommensverteilung zwischen Kapital und Arbeit, auch die funktionale Einkommensverteilung genannt, ist in Deutschland bei leichten Schwankungen seit vielen Jahrzehnten fast unverändert geblieben. Gegenwärtig entfallen wie vor 50 Jahren rund 65% des Volkseinkommens auf Löhne und Gehälter, 35% auf Zinsen, Unternehmerlöhne und Gewinne. Ökonomisch gesehen kann dies auch gar nicht anders sein. Denn der gesamtwirtschaftliche Kapitalstock wächst etwa im gleichen Tempo wie das Volkseinkommen und die reale gesamtwirtschaftliche Kapitalverzinsung bleibt in etwa stabil. Die personelle Einkommensverteilung wird von der Spreizung der Lohneinkommen, von der Verteilung des Vermögens und vom Umfang der Transfereinkommen bestimmt. Die personelle Einkommensverteilung schwankt, aber über die Jahrzehnte hinweg zeigen die Änderungen keinen klaren Trend. Die staatliche Umverteilung ist in Deutschland sehr wirksam. Neben der progressiven Einkommenssteuer verteilen die gesetzliche Krankenversicherung und die gesetzliche Rentenversicherung in hohem Maße um, zu den Gruppen mit niedrigem Einkommen. Alle Statistiken zeigen, bei leichten Schwankungen bleibt der Anteil der Mittelschicht über die Jahrzehnte hinweg stabil. Die These von einer schrumpfenden Mittelschicht findet in der deutschen Wirklichkeit keine Entsprechung. Bedingt durch die steigende Lebenserwartung und die Geburtenarmut steigt der Anteil der Bevölkerung im Rentenalter in Deutschland stark an. Dieser Trend wird sich noch verstärken. Gleichzeitig entsteht ein Druck auf das Niveau der Transfereinkommen für die Rentner. Für sich genommen könnte dies bedeuten, dass künftig die Einkommensverteilung trotz wachsender Eingriffsintensität ungleicher wird. Die hohe deutsche Mieterquote und die Scheu vor Aktienanlagen bewirken, dass die Beteiligung der deutschen Privathaushalte am Sachvermögen im Vergleich zum europäischen Ausland unterdurchschnittlich ist. Außerdem fallen die Zwangssparprozesse geringer aus, die durch den Erwerb privat genutzter Immobilien ausgelöst werden. Darum haben die deutschen Privathaushalte im Vergleich zum übrigen Europa zwar ein überdurchschnittliches Haushaltseinkommen, aber einen unterdurchschnittlichen Vermögensbesitz. Vermögensreichtum wird teilweise vom Einkommen, großenteils aber vom Sparverhalten und der Art der aus dem Ersparten getätigten Anlagen bestimmt. Allgemein steigt die Sparquote mit dem Einkommen. Deshalb ist es leider mathematisch zwingend und nicht Ausfluss einer besonderen Ungerechtigkeit, dass die Vermögensverteilung immer ungleicher ist als die Einkommensverteilung und dass diese Ungleichheit im Zeitablauf noch wächst, wenn sich das Vermögen auch nur maßvoll verzinst. Ein Ausgleich wird freilich regelmäßig dadurch geschaffen, dass viele Vermögen untergehen, weil wirtschaftliche Aktivitäten scheitern oder die Erben schlicht nicht mit Geld umgehen können. In einer Demokratie ist die Debatte um Armut, Reichtum, Gerechtigkeit und Umverteilung unvermeidlich und zudem permanent. Sie ist aber zumeist ohne Erkenntnis wert, weil schon die Lektüre und Interpretation der einschlägigen Statistiken die meisten Beteiligten überfordert. Und sie hat zum Glück auch nur selten praktische Folgen. Speziell in der deutschen Diskussion dominiert der Neidfaktor. Eine ganze Bewusstseinsindustrie in den Medien, bei den Verbandsvertretern und bei allen Politikern mit linker Tradition arbeitet in diese Richtung. Durch unsinnige und tendenziöse Behauptungen verwirren und desinformieren sie jene Mehrheit der Bürger, die mit Zahlen nichts am Hut haben. Dadurch wird dann ein Klima geschaffen, in dem politische Parteien glauben, sie könnten mit mehr Belastungen für die Reichen bei den Wählern punkten. Der Zeithistoriker Klaus Schröder sagt dazu: Wenn ich meine Studenten frage, wer reich ist, nennen diese zumeist ein Haushaltsnettoeinkommen von über 15.000 im Monat und nicht die 3.250 Euro aus dem Armuts- und Reichtumsbericht. Da wird mit Begriffen hantiert, die nichts mit der Lebenswirklichkeit zu tun haben. Aber wenn nur oft genug gesagt wird, dass Arme immer ärmer und Reiche immer reicher werden, glauben die Menschen irgendwann, dass sie in einer ungerechten Gesellschaft leben. Die Funktionalität von Anreizen. Thomas Mayer benennt drei Mythen der Gleichheitsideologen. Zitat: Erster Mythos: Der globale Kapitalismus ist an allem schuld. Tatsächlich hat die Öffnung der meisten Entwicklungsländer für Marktwirtschaft und Welthandel mehr zur Bekämpfung von Hunger und Armut in der Welt getan als alle Entwicklungshilfe. Zweiter Mythos: In einer Marktwirtschaft kann wirtschaftliche Gleichheit über das Steuersystem erzwungen werden. Tatsächlich ist die Leistungsfähigkeit der Menschen ungleich verteilt. Daher führt der wirtschaftliche Austausch am Markt zwangsläufig zu unterschiedlichen Einkommen. Dritter Mythos: Hohe Einkommen und Vermögen sind unsozial. Tatsächlich ist das Kapital, das aus Einkommen und Vermögen gebildet wird, ein Grundpfeiler unseres Wohlstands. Zitat Ende. Staatliche Umverteilung ist grundsätzlich legitim und in bestimmtem Umfang auch notwendig. Sie muss aber bestimmte Funktionalitäten beachten, wenn sie nicht die Generierung von Wohlstand und Arbeit in der Marktwirtschaft beeinträchtigen soll. Eingriffe in die unternehmerische Preissetzung scheiden auf Wettbewerbsmärkten aus. Sie würden auch sofort zu internationalen Ausweichreaktionen führen. Die Besteuerung der Kapitaleinkommen und der unternehmerischen Einkommen muss international wettbewerbsfähig sein, sonst fließen Investitionen und Arbeitsplätze ab. Diese Lektion haben ja auch die sehr umverteilungsfreundlichen skandinavischen Staaten gelernt. Seitdem geht es ihnen wirtschaftlich gut. Die individuelle Einkommenssteuer muss international ebenfalls wettbewerbsfähig sein. Sonst verlegen die Wohlhabenden und Reichen ihren Wohnsitz und qualifizierte knappe Arbeitskräfte meiden Deutschland als Standort. Das würde auf die Dauer zur Abwanderung von Firmen und Arbeitsplätzen führen. Mit diesem Problem schlägt sich aktuell gerade die sozialistische Regierung in Frankreich herum. Gegen eine Vermögenssteuer lassen sich systematische Bedenken vorbringen, wenn bereits das Einkommen wirksam und flächendeckend besteuert wird. Unabhängig davon waren die in Deutschland bestehende Vermögenssteuer und Erbschaftssteuer vom Bundesverfassungsgericht ausgesetzt worden, weil die verschiedenen Vermögensarten ungleich behandelt wurden. Die daraufhin im Jahre 2009 reformierte Erbschaftssteuer wird in naher Zukunft erneut für verfassungswidrig erklärt werden. Jeder politische Versuch, in Deutschland erneut eine Vermögenssteuer einzuführen, würde aus denselben Gründen spätestens beim Bundesverfassungsgericht erneut scheitern. Dieser Test steht einstweilen aus, weil SPD und Grüne bei der Bundestagswahl 2013 mit ihrer Forderung nach Wiedereinführung einer Vermögenssteuer politisch gescheitert sind. Die Unaufhebbarkeit des Problems. Eine bestimmte Ungleichheit von Einkommen und Vermögen ist die unvermeidliche Folge einer jeden funktionierenden Marktwirtschaft. Der Korrektur durch staatliche Eingriffe sind deshalb stets Grenzen gesetzt. Insbesondere die skandinavischen Länder haben immer wieder solche Korrekturmöglichkeiten ausgetestet. Letztlich haben sie sich dazu entschieden, Marktprozesse weitgehend unberührt zu lassen und Umverteilung ausschließlich über die persönliche Einkommenssteuer und die Sozialabgaben zu gestalten. Die Kleinheit und relative Homogenität dieser Länder erleichtern dabei den Konsens und darauf aufbauende Lösungen. Diese Lösungen wären jedoch weder auf Deutschland noch auf Frankreich übertragbar, ohne die Regierungen hinwegzufegen. Aus der Sicht der mehrheitlichen Medienmeinung wird die Verteilung des Wohlstands in der Marktwirtschaft deshalb ungerecht bleiben. Die sozialistische Alternative ist aber diskreditiert. Und ein neues Leitbild haben all die hektischen Diskussionen seit der Weltfinanzkrise nicht geschaffen. An dieser Stelle hat man den Eindruck, der Furor des medialen Gleichheitswahns ist umso größer, je weniger er sich mit konkreten Inhalten füllen lässt. Viertens. Unterschiede in den persönlichen Lebensverhältnissen liegen meist an den Umständen, kaum an den Menschen. Das Postulat. Die Wohlhabenden und Erfolgreichen beruhigen ihr Gewissen gern mit dem Satz: Jeder ist seines Glückes Schmied. Damit lenken sie davon ab, welchen Zufällen oder auch welchen unmoralischen Verhaltensweisen sie ihren Erfolg zu verdanken haben. Gleichzeitig stellen sie andere, weniger Glückliche in die Ecke und geben sie der Verachtung preis. Das verletzt nicht nur Gebote der Menschlichkeit und des gegenseitigen Respekts, sondern ist auch sachlich falsch. Nur selten sind Menschen für ihr Geschick wirklich verantwortlich. Die Umstände dominieren alles. Da ist zunächst einmal die Frage der Herkunft. Ferdinand Piëch hatte es leicht, sein Ingenieurtalent zu entfalten und Unternehmer zu werden. Sein Vater hatte eine geborene Porsche geheiratet und in den 50er Jahren konnte seine Familie es sich leisten, ihn auf teure Schweizer Privatschulen zu schicken. Später konnte er Management in der Familienfirma üben und am Ende reichte das Geld der Familie, um die Mehrheit an Volkswagen zu erwerben. Was denn, wenn sein Vater ein trunksüchtiger Stahlarbeiter in Linz gewesen wäre? Oder wenn er als Kriegsweise die Schule mit 14 hätte verlassen müssen, um selber im Stahlwerk zu schuften? Weiß denn einer, wie viele potenzielle Ferdinand Piechs nie ihre Chance bekamen? Vielleicht wären die noch viel besser gewesen. Dann kommt die Frage des Umfeldes. Wer in besseren Vierteln wohnt, geht oft auf bessere Schulen und hat andere Freunde. Will man ihm das als Verdienst anrechnen? Ein anderer dagegen gerät in falsche Gesellschaft, schwänzt die Schule und wird früh kriminell. Will man ihm das als Schuld anrechnen? Außerdem kann keiner etwas für seine Eltern. Ist die Beziehung stabil, kümmern sich die Eltern liebevoll um das Kind, dann hat es einen Vorteil. Ist die Mutter dagegen eine drogensüchtige, alleinerziehende Prostituierte, dann hat das Kind keine Chance. Keiner kann etwas für seine Begabungen oder Behinderungen. Wenn man zum Beispiel wegen der Trunksucht der Mutter Intelligenz geschädigt ist, kann einem das doch nicht persönlich angerechnet werden. Ebenso wenig ist es ein persönliches Verdienst, wenn einen die Natur mit einer schnellen Auffassungsgabe gesegnet hat. Schließlich kann auch keiner etwas für sein Temperament. Wer schnell ausrastet und gewalttätig wird, muss natürlich ermahnt werden, aber man muss ihm auch helfen. Das gilt auch für die Süchtigen. Alkoholismus zum Beispiel ist eine Krankheit, keine moralische Schuld oder ein vorwerfbares Verhalten des Alkoholikers. Genauso wenig, wie es gerechtfertigt ist, die Erfolge der Erfolgreichen für deren Verdienst zu halten, sind Unglück, Misserfolge und Versagen den Menschen ohne weiteres persönlich anzurechnen. Das muss sich auch in der Wirtschaftsordnung widerspiegeln. In einer moralisch hochstehenden Gesellschaft sollte man tendenziell alle privaten Erträge poolen. Solange das nicht möglich ist, sollten übermäßige persönliche Einkommen, also mehr als die Hälfte des Durchschnitts, vollständig abgeschöpft und gezielt für die zu kurz gekommenen verwendet werden. Statt der Hochseejachten für Millionäre gäbe es dann mehr Projekte zur Resozialisierung straffälliger Jugendlicher. An die Stelle teurer Privatschulen träte der kostenlose Nachhilfeunterricht für jeden. Jeder Rauschgiftsüchtige bekäme so lange einen ihm persönlich zugeordneten, staatlich finanzierten Sozialarbeiter, bis er von seinem Leiden geheilt ist. Die Wirklichkeit. Die Persönlichkeitsmerkmale eines Menschen, von der Intelligenz bis zum Temperament, bestimmen zu einem erheblichen Teil seinen Lebensweg und seinen, wie immer gemessenen, Lebenserfolg. Variationen in den wesentlichen Persönlichkeitsmerkmalen eines Menschen sind zu etwa 50% erblich. Deshalb sind die Persönlichkeiten von Adoptivkindern ihren leiblichen Eltern durchweg weitaus ähnlicher als ihren Adoptiveltern. Zwischen den Persönlichkeiten erwachsener Adoptivkinder und ihren Adoptiveltern besteht dagegen kein statistisch messbarer Zusammenhang. Die übrigen 50% der Variationen wesentlicher Persönlichkeitsmerkmale können weder genetisch noch durch die Familie allein erklärt werden. Sie spiegeln die Summe der Einflüsse von Familie, sonstiger Umwelt, Kultur und Gesellschaft. Genetische Prädispositionen wirken indirekt selbst auf politische Einstellungen. Rein logisch ist es fast unmöglich, einen persönlichen Erfolg oder eine besondere Leistung zweifelsfrei kausal zuzurechnen. In jeder Situation gibt es eine Fülle von notwendigen Bedingungen für ein bestimmtes Ereignis, und keine einzige davon ist hinreichend. Wer Leistungen und Verdienste schmälern will, kann stets 10 Bedingungen aufzählen, die für ein bestimmtes Ergebnis verantwortlich waren, und nur eine davon lag in der Leistung des Menschen, dessen Verdienst man gerade schmälern will. Der antike Philosoph Heraklit war gar nicht denkbar ohne das geistige Klima im vorsokratischen Griechenland. Alexander der Große hätte niemals ein Weltreich erobern können, wenn ihm sein Vater Philipp nicht eine wohltrainierte Armee hinterlassen hätte. Kolumbus hätte nicht Amerika entdecken können, ohne die Unterstützung der spanischen Krone. Johann Sebastian Bach konnte nur ein großer Komponist werden, weil er in einer angesehenen Musikerfamilie geboren wurde. Goethe konnte sich nur entfalten, weil er in einem reichen Frankfurter Bürgerhaushalt Privatunterricht genoss. Albert Einstein konnte nur die Relativitätstheorie entwickeln, weil sein Vater ein erfolgreicher Fabrikant war und ihn auf das Gymnasium schickte. Der Verweis auf die Umstände schmälert eine individuelle Leistung nicht. Er wirft aber eine andere Frage auf. Weshalb sind bestimmte Kulturen zu bestimmten Zeiten so besonders fruchtbar, während andere es über lange Zeit nicht zu vergleichbar bedeutenden Leistungen bringen? Wissenschaftliche und kulturelle Leistungen streuen ja keineswegs gleichmäßig über Völker und Zeiten. Sie weisen vielmehr zeitliche, örtliche und ethnische Ballungen auf. Wer also im Sinne des Gleichheitspostulats die individuelle Leistung herunterspielen will, gerät in umso größere Erklärungsnot bei den Leistungen von Völkern und Ethnien. Die Summe der Leistungen der antiken Griechen, Römer und Juden und ihr Beitrag zur heutigen Weltkultur standen ganz außer Verhältnis zu ihrer Zahl. Vor 100 Jahren war Deutsch die dominierende Wissenschaftssprache. Rund 50% der wissenschaftlichen Literatur in der Welt erschien auf Deutsch. Besondere Leistungen und Verdienste können entweder geleugnet werden, bei den genannten Beispielen wird das schwer möglich sein, oder man rechnet sie den Individuen zu, beziehungsweise der Kultur, der sie entstammen. Beides impliziert Ungleichheit in großem Stil.